Hallo, meine Magic Man. Hier ist ja wieder euer Coach Magic. Ich hoffe, ihr hattet einen entspannten Sonntag. Ich hatte einen sehr entspannten Sonntag. Völlig sportfrei, völlig stressfrei. Ich habe niemandem gesprochen heute. Ich habe niemanden gesehen heute. Es war wirklich ein entspannter Tag. Ich habe zweimal ausgiebig gepennt, also einmal heute Morgen ausgiebig ausgeschlafen. Ich habe noch einen Mittagsschlaf gemacht. Ja, sonst habe ich hier ein bisschen Haushalt gemacht und ist völlig entspannt gewesen. Hab ein Buch gelesen, war gerade duschen, habe gedacht, der Bart muss mal wieder ein bisschen in Form gebracht werden. Es war schon ganz schön lang hier geworden an den Backen. Und ja, so ist das jetzt heute. Ist völlig entspannt. Heute Abend werden wir uns noch mit ein paar Kumpels zusammentreffen hier, aber auch nur online. Werden noch ein bisschen zocken und so wird der Abend zu Ende gehen. Vorher werde ich noch einmal mit Kimba rausgehen. Und das soll dann mein Sonntag gewesen sein. Morgen ist wieder volles Programm. Das ist wieder das volle Kontrastprogramm zu heute. Also morgen geht's los mit Joggen, dann geht's zu einer Besichtigung, dann geht's ins Gym und der ganze Tag ist schon wieder gefüllt ohne Ende, eine Menge Kundenkorrespondenz und ist auch viel Freestyle dann dazwischen, sage ich einfach mal. Das fügt sich dann so zusammen. Ja, Männer, Thema des heutigen Videos ist, warum eine 10 oder eine 9,5 auf der SMV völlig überbewertet ist. Und wir Männer wissen ja um die Anziehungskraft einer wahnsinnig attraktiven jungen Frau. Das wirkt auch auf mich, muss ich ganz ehrlich gestehen, wenn ich so eine, ich bin zwar redpilled, aber wenn ich so eine wahnsinnig attraktive Frau sehe, merke ich kurz, okay, es spricht mich an. Ich muss aber sofort kommt wieder dieses Redpill-Bewusstsein und mein weitreichender Erfahrungsschatz und dann beruhige ich mich aber ganz schnell wieder. Das geht in atemberaubender Geschwindigkeit inzwischen bei mir, dass der Captain wieder an Deck ist, sage ich mal, und die Kontrolle übernimmt. Und ich möchte unbedingt diese Erfahrung mit euch teilen, weil ich ja weiß, also auch wenn ich mit Freunden zum Beispiel unterwegs bin, der sieht dann, oder ein Freund von mir beispielsweise ist ein Paradeexemplar für diese Geschichten, der sieht eine hübsche Frau, eine 9 oder eine 10, und er kann seinen Blick gar nicht mehr abwenden. Das geht so weit, dass er völlig die Kontrolle verliert und tickt mich an, guck mal die, guck mal die. Also so auffällig, dass sie sogar merkt, dass sie seine volle Aufmerksamkeit hat. Und ich gucke dann mit Absicht nicht hin, weil ich gebe ihr diese Genugtuung nicht, dass ich genauso wie so ein hechelnder kleiner Welpe, wie mein Kumpel dann, sie anstarrt. Das mache ich nicht. Das habe ich gar nicht nötig. Da ist der viel zu viel Captain bei mir an Deck quasi. Also da habe ich wirklich die Kontrolle über meine Aufmerksamkeit, wo ich sie hinrichte und wo nicht. Ich muss gestehen, hatte ich auch nicht immer in diesem Maße, aber inzwischen habe ich das. Und das ist auch folgender Erfahrung geschuldet. Also meine letzte Beziehung, nicht meine Achtjährige, ich hatte noch nie eine Achtjährige, sondern meine Beziehung, mit der ich jetzt 8 Jahre zusammen war. Mir ist auch aufgefallen, ich sage immer meine achtjährige Beziehung. Nein, also ich war jetzt mit meiner letzten Freundin, die ist so alt wie ich, ein Jahr jünger, war ich ja jetzt 8 Jahre zusammen. Und sie ist, als ich sie kennengelernt habe, mit 27, 28, 29 so in dem Bereich, war sie eine 9,5. Also keine 10. 10 wäre wirklich übertrieben, aber sie war eine echte 9,5. Also 1,75 groß, 56 Kilo, Proportion von Oberweite, schmale Taille, Arsch, lange Beine, Form. Also alles genau so, wie man. Die kann man eins zu eins in so einen Katalog oder als Model irgendwo hinstellen für Bademoden und so weiter. Also wirklich. Wahnsinnig attraktiv und auch so attraktiv, dass die Männer, wenn man mit ihr einkaufen geht, vollkommen den Verstand verlieren. Die gucken und man merkt richtig und beneiden auch natürlich den Mann, dass er so eine haben kann, bewundern auch den Mann. Das war für mich dann natürlich auch so eine Art, früher mal am Anfang, nach 2, 3, 4 Jahren nicht mehr, als ich dann gemerkt habe, okay, am Ende des Tages ist es auch nur, am Ende des Tages sind die alle gleich. Um nicht zu sagen, von innen sind sie alle rosa. Aber am Anfang war ich natürlich auch sehr, habe ich sehr davon gezehrt, dass ich sagen konnte, ich kann eine Frau von diesem Grad an Schönheit haben. Habe aber dann auch sehr schnell gemerkt, okay, und das ist dann auch mein Gleichnis von diesem Ferrari mit Motorschaden. Was bringt dir ein Ferrari mit Motorschaden? Der steht in der Garage, der ist möglicherweise angemeldet, Vollkasko versichert, der kostet eine Menge Versicherung, der kostet eine Menge Unterhalt. Der steht da, ist wunderhübsch anzusehen, aber der fährt halt nicht. Der ist halt kaputt. Und ein Auto, das nicht fährt, ist nichts wert. Und genauso vergleiche ich das mit diesen wunderhübschen Frauen, 9,5 oder 10 oder 9. Da ist es tatsächlich so, die performen nicht ansatzweise so schön, wie beispielsweise, wie ich es in meinem anderen Video gesagt habe, warum ich immer eine 7, eine solide 7 einer 10 vorziehen würde, die performt nicht ansatzweise so, wie jetzt ein Mädchen, die nicht ganz so attraktiv ist wie sie, also wie diese 10 zum Beispiel. Und ich hatte ja vorher auch Mädchen, die weniger attraktiv waren, also auch attraktiv, aber gemessen an meiner letzten Freundin jetzt nicht so attraktiv wie sie, also die konnten ihr beim besten Willen nicht die Show stehlen, rein von der Optik. Dann hatte ich dieses wahnsinnig attraktive Mädchen und musste einfach feststellen, okay, das bringt mir gar nichts. Die macht Probleme, die ist anspruchsvoll, die ist uneinsichtig, die ist störrisch, die ist quasi eine ganz moderne Fee-Fail, die ist wirklich ein Shit-Test jagt den anderen. Man besteht zwar viele, man verliert viele, man kann mit diesem Tempo gar nicht Schritt halten, sie ist permanent unzufrieden, also sie ist eigentlich ein perfekter 5-Sterne-Problemgenerator. Also wenn man das an seiner Seite hat, ich habe zu ihr auch schon immer gesagt, wenn einem der Kampf des Lebens zu einfach vorkommt, dann braucht man sie an seiner Seite, um den Schwierigkeitsgrad quasi zu erhöhen. Und ähnliche Erfahrungen habe ich ja jetzt beispielsweise auch damals. Ich hatte auch mal gedacht, okay, wenn man dann das und das alles hat, dann wird alles besser. So suggeriert einem das ja auch die Gesellschaft. Und da habe ich sehr schnell gemerkt, beispielsweise auch mit meinem gelben Sportwagen, das ist, also Freiheit hat man mit einem Auto, wenn es jetzt beispielsweise, es muss zwar gut fahren, muss auch ein bisschen Power haben und so weiter, aber wenn es vom Wert einfach ein überschaubares Fahrzeug ist. Ich sage jetzt mal, irgendein BMW-Kombi für 5000 Euro, dann fährt man in die kleinste Parklücke rein, es spielt überhaupt gar keine Rolle. Das ist Freiheit. So, dann kann ich einkaufen gehen, brauche über dieses Auto gar nicht nachdenken. Bei meinem gelben Auto ist das so, der zieht die Aufmerksamkeit, der zieht die Blicke, da lehnen sich Leute gegen, um damit fotografiert zu werden. Also weil sie wollen sich fotografieren lassen, lehnen sich dagegen, wollen von dem Aussehen dieses Autos mit profitieren zum Beispiel. Oder wie gesagt, man muss auch extra weit wegparken, damit da irgendwie die Mutti mit dem Opel Zafira nicht ihre Tür gegenschlägt. Also es macht am Ende des Tages nur Kopfschmerzen. Es macht mehr Kopfschmerzen als Freude, muss man tatsächlich sagen. Und bereichert um diese Erfahrung, weiß ich jetzt, wie es sich mit einem Ferrari verhalten würde. Ja, das fährt wahnsinnig toll, wenn man Gas gibt. Aber wehe, man muss in die Werkstatt. Wehe, das Ding braucht 4 neue Reifen. Wehe, das Teil braucht Bremsen. So, irgendwelche Leute neiden einem das, würden einem Kratzer reinmachen. Man zahlt wahnsinnig viel für den Unterhalt dafür. Wehe, es geht irgendwas kaputt. Motorschaden, Getriebeschaden, das kostet bei so einem Auto schnell 40.000 Euro. Bereichert um diese Erfahrung weiß ich, okay, früher wollte ich unbedingt mal sowas haben. 488 Italia Spider oder sowas. Oder einfach um es haben zu können, weil das für mich so eine Art von Erfolg war. Wenn ich das endlich habe, dann habe ich das und jenes erreicht. Bis ich jetzt plötzlich gemerkt habe, ich will das gar nicht mehr haben. Ich will mich darum nicht mehr kümmern. Ich will mich um diese Probleme, die damit einhergehen, überhaupt nicht mehr kümmern. Und analog jetzt zu dieser hübschen Frau. Es ist ja klar, wenn man so eine 10 hat, alle Männer drehen sich um, wenn die alleine einkaufen geht, wenn die irgendwo hingeht. Überall wird die bewundert und gesimmt und angehimmelt. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir ja wissen, Frauen gehen mit ihren Emotionen. Was sich gerade in dem Moment für sie gut anfühlt, ist für sie, das wird sie nachverfolgen. Also wenn da jetzt ein anderer Alpha-Mann ist, der krasser ist als ich, größer ist als ich, mehr Eindruck macht als ich, breitere Schultern hat als ich, mehr Brustmuskeln hat als ich und dann noch eloquent und einen sauberen Auftritt hinlegen kann, dann und natürlich auch von ihr angesprochen wird, weil das ist ja das, was sich wieder anzieht. Sie zieht natürlich diesen Mann auch auf sich, weil er sagt, boah, so eine hübsche Frau. So wäre es mir ja auch gegangen, so eine hübsche Frau. Und ja, es ist einfach nur Kopfschmerzen. Das sind einfach nur Probleme, die man damit hat. Und am Ende ist diese Frau genauso wie der Ferrari. Es ist auch nur, man kann nur von A nach B damit fahren und dann steht das Ding vor der Tür und macht Probleme und verursacht Kopfschmerzen. Und genauso ist das mit dieser wunderschönen Frau. Die sind völlig überbewertet. Die haben keine besondere Performance, was Vollkontakt angeht. Die haben keine besonderen menschlichen Qualitäten. Die haben keine fürsorglichen Qualitäten. Die haben keine Gesprächs-, also man kann gar keine Gespräche führen, die jetzt irgendwie große Visionen oder Ziele verfolgen. Die sind keine Partner in diesem Sinne. Also diese Frau beispielsweise war niemals meine Partnerin. Sie hat nie mitgemacht und wenn nur unter widrigstem, also ich musste extrem dominant sein, das war ein sehr großer Kraftaufwand für mich, um sie dann auch mal für irgendwas zu mitmachen, zu bewegen. Das war immer ein riesen Kraftakt quasi, um diese Frau zu seinem Vorteil mit nutzen zu können. Es ist wahnsinnig anstrengend. Und das sollte auch mal mein Gleichnis sein zu diesem attraktiven Supersportwagen, wie mit dieser hübschen Frau. das ist mehr Last als Freude. Es macht überhaupt gar keinen Sinn. Und da ich das jetzt so sehen durfte, muss ich wirklich sagen, wie anspruchsvoll und wie das einem wirklich an die Substanz geht, so eine Frau, und dass man überhaupt nichts rausbekommt auf der anderen Seite, außer dass man sich kurz daneben sonnen kann, quasi, dass man daneben steht und sagen kann, okay, ich bin in der Lage, diese Frau mein Eigen zu nennen, weiß ich heute, ist auch alles nur Hokuspokus, den ich mir eingebildet habe, Zugriff auf diese Frau zu bekommen, auf die eine oder andere Art. Dazu bin ich jetzt in der Lage, die läuft jetzt neben mir rum und das Ganze nennt der Volksmund jetzt Beziehung. In Wahrheit ist das einfach nur eine Last. Und dadurch, dass ich das jetzt so sehen durfte, und da wünsche ich jedem Mann, dass er das kurzfristig mal sehen, also ich wünsche jedem Mann, dass er mal eine 10 bekommt. Ich weiß, viele Männer haben nicht so leichten Zugriff auf diese Frauen und überbewerten die daher. Ja, und deswegen denke ich, jeder Mann sollte mal kurzfristig so eine 10 mal haben für eine kurze Sache von 3 Monaten, einfach um zu merken, völlig überbewertet. Und danach ist auch diese Magie, die so eine wunderschöne Frau umgibt, komplett weg. Ich habe dazu mal was Interessantes gesehen, das war eine Reportage. Das war ein Ölscheich, der sich für 850 Millionen Dollar so eine riesen Yacht gekauft hat. Und dafür braucht man natürlich, das Ding verbraucht irgendwie pro Stunde 3500 Liter Diesel. Tausende von PS, 3500 Liter Diesel, das muss man sich mal vorstellen, pro Stunde. Der braucht irgendwie eine Besatzung von über 36 Mann, einen Captain, einen Navigator, einen ersten Offizier, all so ein verrücktes Zeug, um dieses Ding zu handeln, damit es überhaupt funktioniert. Personal, Personalkabinen und so weiter. Der hat gesagt, das Ding hatte monatliche Unterhaltskosten, der ist ihm richtig schlecht geworden. Und da sagte dieser Milliardär in dieser Dokumentation, das war hochinteressant, wenn ich die Nummer finde, werde ich die nochmal verlinken. Ich weiß noch nicht, ob ich die Nummer finde, muss ich mal gucken. Er sagte, er hatte 2 glückliche Momente mit dieser Yacht. Der erste glückliche Moment war, als er sie endlich in Empfang nehmen durfte. Und der zweite glückliche Moment, und man mag es kaum glauben, war, als er sie endlich wieder verkauft und abgeben konnte. Weil er halt auf seinem Konto als Milliardär, muss man sich mal vorstellen, konnte er diesen Unterhalt, der damit verbunden war, diesen Kraftakt, das Ding sein eigen nennen zu dürfen, wollte selbst der Milliardär nicht mehr haben, sodass er den Entschluss gefasst hat, das Ding endlich wieder loszuwerden, und dann war er wieder frei von diesem Wahnsinn und diesem Hokuspokus. Und genauso verhält sich das mit diesen wunderhübschen Frauen. Ich möchte so eine 10 gar nicht mehr zu meinem Problem, möchte die auf gar keinen Fall haben. Jeder andere Mann, der diese Erfahrung noch nicht gemacht hat, wünsche ich viel Spaß damit. Hinterher wird er viel schlauer sein. Die sind halt Gemeinschaftseigentum. Ja, Männer, ich denke, meine Message ist klar. Ich dachte, es ist ein interessantes Thema, das teile ich gerne mal mit euch. Ja, ich freue mich auf eure Daumen hoch, ich freue mich auf eure Kommentare. Lasst mir ein Abo da und ich gehe jetzt mit Kimmer raus. Männer, wir sehen uns morgen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss!